Diefenbachstraße, Freitag. Freitag, beginnende Nacht. Blauer Himmel. Die Blätter sind schon nicht mehr grün, sondern nur noch schwarz, zeichnen sie sich gegen den blauen Himmel ab. Aber meine Zelle ist erleuchtet. Ein pinkes T glänzt oben wie ein Lockfähnchen. Und hier in der Zelle bin ich auch gut zu erkennen von außen. Die Leute gehen vorbei. Wochenend und Heimkehrer.